sometimes it's really, really hard to live healthily disciplined in your eating. Also manchmal ist es wirklich schwer, sich gesund und diszipliniert zu ernähren. Especially in the Brazilian culture. Besonders in der brasilianischen Kultur. It's offensive to say no to their food. Denn es ist eine Beleidigung, Nein zu ihrem Essen zu sagen. Não para uma refeição oferecida. Next reason why you must not fast. Der nächste Grund, warum du nicht fasten darfst, is to convince God to give you something. Ist Gott zu überzeugen, dir etwas zu geben. Guys, never again allow this heart belief. Leute, erlaubt nie wieder diesen Herzensglauben. So. Because this is a dangerous heart belief that's defying the cross. Denn das ist ein gefährlicher Herzensglaube, der das Kreuz missachtet. Remember. Denk daran. Every time you try to get God, get something from God outside Jesus Christ, you're defying the cross. Jedes Mal, wenn du versuchst, etwas von Gott außerhalb von Jesus zu bekommen, missachtest du das Kreuz. Remember. Denk dran. Every time you're trying to get anything outside of God, you're defying the cross. Jedes Mal, wenn du versuchst, etwas außerhalb von Jesus zu bekommen, missachtest du das Kreuz. So, please. Bitte. Favor. Never allow a motive to creep inside of your heart. Erlaube niemals, dass sich ein Motiv in deinem Herzen einschleicht. That by spending a time of fasting, now God will be convinced to give you something. Dass Gott durch eine Zeit des Fastens überzeugt werden kann, dir etwas zu geben. Du glaubst gar nicht, wie tief das in Christen verankert ist. Isso está enraizado nos cristãos. Now, let me tell you a little bit about this point. Ich möchte dir diesen Punkt ein wenig erläutern. Man, your English is perfect. Mann, dein Englisch ist perfekt. This guy is a genius. Der Typ ist ein Genie. Must have fasted and prayed a lot to get so good. Er muss viel gefastet und gebetet haben, um so gut zu werden. Now, let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Many times after time of fasting, we actually have an incredible experience with God, or we actually get something from God. Oft haben wir nach einer Zeit des Fastens unglaubliche Erfahrungen mit Gott und wir bekommen auch tatsächlich etwas von Gott. So we interpret this wrong. Aber wir interpretieren es falsch. We now believe that God gave it to us because we fasted. Wir glauben jetzt, dass Gott es uns gab, weil wir fasteten. But he didn't. Aber das tat er nicht. Our hearts finally were able to grab by faith what always has been ours. Unsere Herzen waren endlich in der Lage, durch den Glauben zu ergreifen, was uns bereits gehört. Zieh also keine falschen Schlüsse, nur weil du beim Fasten tolle Erfahrungen machst. Fasting never changed God. It changed you. Fasten verändert Gott niemals, sondern dich. Jejum muda você. And if you now have become able to access what God gave you 2000 years ago through Jesus. Und wenn du nun fähig wirst, das zu nutzen, was dir schon vor 2000 Jahren durch Jesus gegeben wurde. You never changed God or got God to do anything. Dann hast du Gott weder verändert, noch ihn dazu gebracht, etwas zu tun. Access what was yours. Stattdessen hast du das ergriffen, was dir gehört. You know, I heard a testimony today that I'm not even sure that I'm already allowed to tell you here. Heute hörte ich ein Zeugnis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon weitergeben darf. Ask my social media girl quick. Ich muss schnell meine Mitarbeiterin für die sozialen Medien fragen. Meine Person, die hier aus meinen Redes sociales, meine Social Media. We're not gonna cut this out. Nee, wir schneiden das nicht raus. Just leave it. Lass es einfach so. So, the story you told me about the woman in the heart and the cancer, can we tell it? Die Geschichte, die du mir über die Frau mit dem Herzen und dem Krebs erzählt hast? Okay, so listen to this. Ah gut, das können wir weitergeben. Hörte zu. Beautiful example. Das ist ein wunderbares Beispiel. I did a 3-day event of changing your heart. Ich habe eine 3-tägige Veranstaltung zur Veränderung des Herzens gehalten. About 10 days later. Und etwa 10 Tage später. Boys. A woman sent us a testimony. Schickt uns eine Frau ein Zeugnis. I've goosebumps. Look at this. Schau mal, ich habe Gänsehaut. Wow. Crazy goosebumps. Ah, verrückte Gänsehaut. Ich sag's dir. This woman sent us this unbelievable story. Diese Frau schickte uns diese unglaubliche Geschichte. Because at the heart event, I led people into a meditation. Bei dieser Herzveranstaltung führte ich Menschen in die Meditation. This woman's mother had cancer. Und die Mutter dieser Frau hatte Krebs. Metastasis all over the body, I think. Sie hatte, glaube ich, Metastasen im ganzen Körper. And in the meditation, und bei der Meditation, the mother with cancer was not there, die krebskranke Mutter war nicht dabei, but her adult daughter in her heart began to meditate, begann ihre erwachsene Tochter in ihrem Herzen zu meditieren. And she saw her go into the body of her mother to pull out all the cancer from Jesus. Und sie sah, wie sie in den Körper ihrer Mutter ging, um zusammen mit Jesus den Krebs herauszureißen. Jesus. And after they went, the mother went to the doctor because she had already planned to do radiation and chemo. Nach der Veranstaltung ging die Mutter zum Arzt, weil sie bereits geplant hatte, Bestrahlung und Chemotherapie zu machen. Doctor said there is no cancer. Und der Arzt sagte, da ist gar kein Krebs. Guys, Leute, did God do something? Was hat Gott getan? Not really. Nicht wirklich. 2000 years ago, Jesus already resolved that cancer. Denn Jesus hat schon vor 2000 Jahren diesen Krebs besiegt. Aber jetzt war der Moment gekommen, in dem das Herz dieser Frau das ergreifen konnte. Denkt darüber nach. Wenn wir das mit dem Fasten nur verstehen könnten. Fasting doesn't move the hand of God. Fasting changes my heart so I can grab what the hand of God has already given me. Fasten bewegt die Hand Gottes nicht. Fasten verändert mein Herz, so dass ich das ergreifen kann, was mir Gottes Hand bereits gegeben hat. Yes. Never fast to get something from God. Faste nie, um etwas von Gott zu bekommen. Fast for yourself. Faste um deiner selbst willen. We'll talk more about this. Darüber reden wir noch. And the last reason why we must never fast. Und der letzte Grund, warum du niemals fasten darfst. To get more authority over the devil. Um mehr Autorität über den Teufel zu bekommen. Guys, we're gonna record a little testimony about this story. Wir werden dieses Zeugnis aufnehmen. I'm gonna post it on YouTube, hopefully. Und werden es hoffentlich auf YouTube veröffentlichen. When I heard this testimony, als ich dieses Zeugnis hörte, sagte ich, dass ich diese Herzveranstaltung nur für eine einzige Person gemacht hätte. Das wäre mir egal. You know, we've had so many incredible things. Wir haben so viele unglaubliche Dinge erlebt. Yesterday I got a video from our supervisor, our coordinator. Coordinator of our daycare center in São Luís. Und gestern bekam ich ein Video von der Leiterin unserer Kindertagesstätte in São Luís. She sent me a video of a little boy called Victor. Sie schickte mir ein Video von einem kleinen Jungen namens Victor. Victor is an autistic boy. Victor ist Autist. And we have the video. I have the video. Wir haben das Video. Ich habe das Video. That little boy, dieser kleine Junge, came 2 weeks ago to our daycare center. Kam vor 2 Wochen in unsere Kindertagesstätte. Nobody could touch him. Niemand konnte ihn anfassen. Nobody could hug him. Niemand durfte ihn umarmen. He didn't participate in any activity. Er beteiligte sich an keiner der Aktivitäten. He just sat in the corner like extreme autistic kids do. Er saß einfach in der Ecke, wie es extrem autistische Kinder tun. Zwei Wochen später knuddelt er die Kinder, er umarmt die Mitarbeiter und nimmt an den Aktivitäten teil. Als ich das Video vom kleinen Victor sah, sagte ich zu Debbie, für mich hätte es sich gelohnt, Brazilian Kids Care allein für dieses eine Kind zu eröffnen. Hör auf zu versuchen, Gott davon zu überzeugen, dir etwas zu geben. Fasten hilft dir, dein Herz zu überzeugen. Und der letzte Punkt ist, mehr Autorität über den Teufel zu bekommen. Und was geschieht dann? Reinhard. The Bible says, die Bibel sagt, that this kind will only come out with fasting and pray. Diese Art fährt nur mit Fasten und Beten aus. So, isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Think about it. Überleg mal. The Bible only says this one time. Die Bibel sagt das nur ein einziges Mal. In Matthew chapter 17, verse 21. In Matthäus 17, Vers 21. Bible verse that says fasting and praying gives you authority over the devil. Es gibt keinen einzigen Bibelvers, der besagt, dass Fasten und Beten dir Macht über den Teufel gibt. Something now, what we people always do. Ich zeige dir jetzt etwas, was wir Menschen immer tun. There is an entire teaching about the new covenant. Es gibt eine ganze Lehre über den neuen Bund. Through the Old Testament all the way to the New Testament. Vom Alten Testament bis hin zum Neuen Testament. Christ is already in the Old Testament. Denn Christus ist schon im Alten Testament. So the whole Bible teaches about the new covenant. Die ganze Bibel lehrt also über den neuen Bund. Teaches about the destruction of the devil through Jesus. Sie lehrt über die Vernichtung des Teufels durch Jesus. Take Colossians. Der Kolosserbrief zum Beispiel. He's made a public triumph, public spectacle out of the devil. Wo er ein öffentliches Spektakel aus dem Teufel machte. Take 1 John 3. 1. Johannes 3. Vers 8. Deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Take Genesis. Erstes Buch Mose. Crush your head. Er wird dir den Kopf zertreten. Cabeça do diabo. So from Genesis to Revelation, you will find that authority over the devil has been given by Jesus alone. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung wirst du finden, dass die Autorität über den Teufel allein Jesus gegeben wurde. Funny what we have done. Ist es nicht seltsam, was wir tun? We ignore an entire biblical teaching with dozens and dozens and dozens of Bible verses. Wir ignorieren die gesamte biblische Lehre mit vielen Dutzenden Bibelversen. And we believe one single statement. Und glauben einer einzigen Aussage, von der wir glauben, dass wir sie verstehen. If you would simply say this to yourself. Wenn du dir das einfach mal selbst sagen würdest. Dieser Vers kann nicht das bedeuten, was er zu bedeuten scheint. Denn er widerspricht dem Rest der Lehre, was Jesus am Kreuz mit dem Teufel gemacht hat. Und wir ignorieren lieber den neuen Bund, weil wir auf diesen einen Vers bestehen und denken, wir verstehen ihn. Die Bibel sagt, diese Art fährt nur durch Fasten und Beten aus. Also Bruder, wenn du Autorität über die Mächtigen haben willst, solltest du besser fasten und beten. Schau, natürlich nicht. Niemals. Und ich sag dir warum. Explain this, please. Erklär mir das bitte. But the Bible says. Aber die Bibel sagt das. That's what he did. Das tat er. He talked to these two people. Er redete mit diesen beiden Menschen. And actually, the others heard them too. Und die anderen hörten das auch. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch mehr Informationen gibt. A whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Es gibt verschiedene Kurse. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. Wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link und du wirst weitergeleitet zu den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Yeah.